Am 30. November wurde im UN-Sicherheitsrat eine neue Sanktionsresolution gegen die TVRK verabschiedet. Im Zusammenhang damit organisierte das Außenministerium der TVRK am 2. Dezember für die ausländischen Diplomaten in der TVRK ein Mitteilungstreffen. Der Vizeaußenminister Han Song-ryol sagte auf dem Treffen, im UN-Sicherheitsrat wurde aufgrund des Atomsprengkopftests im September in der TVRK die Sanktionsresolution fabriziert. Damit hat der UN-Sicherheitsrat noch einmal seine Befugnis überschritten, das Selbstverteidigungsrecht der TVRK allseitig ignoriert und ihre Souveränität verletzt. Die TVRK weist diese Resolution vor und ganz zurück. Die Ursache für die Entstehung der Atomfrage auf der koreanischen Halbinsel liegt in den USA und sie trieben die TVRK zur Aneignung der Atomwaffen. Der erfolgreiche Atomsprengkopftest im September in der TVRK war ein Kettenglied der praktischen Maßnahmen gegen die atomaren Drohung und Sanktionskampagne der feindseligen Kräfte, einschließlich der USA, die die Ausübung des Rechtes auf Selbstverteidigung durch die TVRK boshaft verleumden. Der UN-Sicherheitsrat hat keine Befugnis dazu, einem souveränen Staat die Ausübung der Selbstverteidigungsrechte wie die Maßnahmen zur Verstärkung der Verteidigungskraft einschließlich des Atomtests zu verbieten. Sowohl in der UNO-Charta als auch in anderen internationalen Gesetzbüchern gibt es keinen Paragraph, in dem man den Atomtest als Gefährdung des Friedens und der Sicherheit der Welt fixiert hat. Genau deswegen gibt das Sekretariat der Vereinten Nationen über 6 Monate lang auf den Brief des Vertreters der TVRK in der UNO im Mai, in dem er den UNO-Generalsekretär um die Klärung des juristischen Widerspruchs der Sanktionsresolution gegen die TVRK ersucht hatte, keine Antwort. Diesmalige Sanktionsresolution leugnet die Souveränität der TVRK und ihr Recht auf Existenz und Entwicklung. So wird sie eine noch mächtigere Maßnahme zur Selbstverteidigung seitens der TVRK hervorrufen.